Von allen politischen Idealen ist der Wunsch, die Menschen glücklich zu machen, vielleicht der gefährlichste. Ein solcher Wunsch führt unvermeidlich zu dem Versuch, anderen Menschen unsere Ordnung höherer Werte aufzuzwingen, um ihnen so die Einsicht in Dinge zu verschaffen, die uns für ihr Glück am wichtigsten zu sein scheinen, also gleichsam zu dem Versuch, ihre Seelen zu retten. Dieser Wunsch führt zu Utopismus und Romantizismus. Wir alle haben das sichere Gefühl, dass jedermann in der schönen, der vollkommenen Gemeinschaft unserer Träume glücklich sein würde. Und zweifellos wäre eine Welt, in der wir uns alle lieben, der Himmel auf Erden. Aber der Versuch, den Himmel auf Erden einzurichten, produziert stets die Hölle. Das sind Worte von Karl Popper aus seinem Buch Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Wir leben also in einer offenen Gesellschaft. Wir können den fairen Kommunismus feiern. Wir können tun und lassen, was wir wollen, solange wir dabei nicht den Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verlassen. Dieses Bild der offenen Gesellschaft täuscht aber darüber hinweg, dass diese Gesellschaft auf Elend, Leid und Ausschluss beruht. Das Elend wurde für einen historischen Moment aus den Zentren der kapitalistischen Welt herausgehalten. Es wurde ausgelagert in die Peripherie, woher wir es nur als Katastrophennachrichten zu hören bekamen. In der Krise sehen wir aber, wie es zurückkehrt in die Zentren. Die sehr harten Reformmaßnahmen verlangen natürlich auch viele Einschnitte von vielen Bürgerinnen und Bürgern in die Welt. Ende der Geschichte steht so eine Welt triumphalen Unheils, die für die meisten Menschen auf dieser Welt eine alltägliche Katastrophe bedeutet. Walter Benjamin hat darauf schon in den 30er Jahren hingewiesen. Der Begriff des Fortschritts ist in der Idee der Katastrophe zu fundieren. Dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. Sie ist nicht das jeweils Bevorstehende, sondern das jeweils Gegebene. Die Hölle ist nichts, was uns bevorstünde, sondern dieses Leben hier. Die Vorstellung des technologischen Fortschritts war einmal verbunden mit der Hoffnung auf ein besseres Leben. Es war also darin ein utopisches Moment enthalten. Dass unzählige sogenannte utopische Träume, wie also das Fernsehen, wie die Möglichkeit auf andere Sterne zu kommen, wie eine Bewegung schneller als der Schall, sich erfüllt haben, dass aber diese Träume, indem sie sich erfüllt haben, alle so wirken, wie wenn dabei das Beste vergessen worden wäre, dass man ihrer also nicht froh wird. Nämlich, dass man sich dann fast immer durch die Erfüllung der Wünsche um den Inhalt der Wünsche betrogen sieht. So vollkommen und so großartig ist die Erfüllung auch nicht. Es sind ja nun sehr begrenzte Wunschträume. Man könnte noch den sehr alten Wunsch zu fliegen hinzufügen, wobei aber in dem Gedicht von Demel es, wenn ich mich recht erinnere, weiter heißt, um so frei zu sein, wie die Vögel sind. Da steckt er auch drin. Also, es bleibt ein Rest. Es ist doch vieles nicht erfüllt, sondern banalisiert durch die Erfüllung. Dass es sich um etwas handelt, was sich vielmehr auf den Gegensatz der einzelnen technischen Errungenschaften und Innovationen zu dem Ganzen, und zwar zu dem gesellschaftlichen Ganzen, bezieht. Was Utopie ist, als was Utopie vorgestellt werden kann, ja, das ist die Veränderung des Ganzen. Wenn wir uns die Welt heute anschauen, wie sie ist, dann kann man sehen, dass dieses utopische Potenzial bis jetzt nicht verwirklicht wurde. Die technologische Entwicklung schreitet aber trotzdem unaufhörlich voran. Hartmut Rosa beschreibt dieses Paradox mit dem Begriff des rasenden Stillstands. Rasender Stillstand bedeutet, dass nichts bleibt, wie es ist, ohne dass sich etwas Wesentliches ändert. Genau dieses Wesentliche, also die gesellschaftlichen Strukturen, wären aber das, was verändert werden müsste, um die Katastrophe zu beenden. Das scheint aber unmöglich und undenkbar und ist sogar verboten. Denn es könnte ja die grundgesetzlich garantierte Ordnung gefährden. Es wäre Extremismus. Wem es ernst damit ist, dass das Grundgesetz stabil ist, dass das Grundgesetz auch die Unterstützung der großen Mehrheit der Bevölkerung behält, dass der Extremismus, ob von links oder von rechts, keine Chance in diesem Land hat, der muss dafür sorgen, dass das Grundgesetz auch in Zeiten der Gefahren die notwendige Sicherheit gewährleistet. Die Innenministerien und die Verfassungsschutzbehörden haben da ein abgestimmtes Verständnis, was als Extremismus anzusehen ist. Grob gefasst sind das alle Bestrebungen, die Demokratie bedrohen, dadurch, dass Kernelemente unseres Demokratieverständnisses nach der Staatskonzeption, die andere Gruppierung verfolgt, bedroht werden. Was ja nicht immer der Fall gewesen ist. Es kommen jetzt Kollegen von mir, das sind Polizeibeamte in weißen Schutzanzügen. Die werden die sich hier noch nach wie vor in den Becken befinden und in Farbe spritzen, bald vorläufig festnehmen, nachdem wir sie ja schon mehrfach aufgefordert haben, dies zu unterlassen. Das sind alles Polizeibeamte in den weißen Schutzanzügen. Aber zumindest die Gedanken sollten ja wenigstens frei sein. Trotzdem scheint momentan ein Zustand der fast vollständigen Abwesenheit des Utopischen erreicht zu sein. Auch wenn es individuell noch utopische Sehnsüchte und Hoffnungen auf ein besseres Leben gibt, finden sie gesellschaftlich keinen Raum. Sie gleiten ab an der Übermacht der Verhältnisse. Keine Alternative scheint möglich oder auch nur denkbar. Als vereinzelter Einzelner ist den Verhältnissen kaum etwas entgegenzusetzen. Was bleibt, ist meist nicht viel mehr als die Anpassung an die menschengemachten Systemzwänge, um zu überleben, und der Gedanke, es könnte doch alles anders sein. reale gesellschaftliche Praxis, die auf ein besseres Leben zielt, scheint so verstellt und auf unabsehbare Zeit vertagt. Wenn die Hoffnung auf ein besseres Leben zusammenbricht und Möglichkeit nicht einmal mehr denkbar erscheinen, hat das auch Folgen für den Einzelnen. Es stellt sich ein Gefühl der Ohnmacht gegenüber den Verhältnissen ein. Verzweiflung sammelt sich an. Depression wird zur Pathologie der Zeit. Die Zeit scheint stillzustehen. Es gibt keine Zukunft mehr, nur noch ein Gefangensein in einer endlosen Gegenwart. Abwesenheit existiert nicht ohne Anwesenheit. Wenn das Utopische so sehr abwesend ist, wo ist es dann? Appelliert wird an die Eigenverantwortung. Jeder ist seines Glückes Schmied. Jeder kann es schaffen, als heldenhafter Überwinder aller Hemmnisse zur Verwirklichung des Selbst. Ein guter Arbeitsloser ist man dann, wenn man selbst nach 1000 Bewerbungen nicht aufgibt. Es steckt darin aber ein Betrug, denn so wie die gesellschaftlichen Verhältnisse eingerichtet sind, ist ein gutes Leben nicht für alle erreichbar. Daraus entsteht ein Widerspruch, mit dem wir umgehen müssen. Es gibt nicht nur Widerspruch dagegen, sondern es gibt Grenzüberschreitung sowohl auf linker als auf rechter Seite, nämlich raus über diese berühmt-berüchtigte Mitte, wie Sie sie immer bezeichnen, nämlich Grenzüberschreitung nach rechts und nach links, die den Boden des Grundgesetzes verlassen und zum Beispiel das Gewaltmonopol des Staates nicht mehr anerkennen. Das ist das Problem. Eine Art der Bearbeitung dieses Widerspruchs ist das Prinzip der Simulation. Auf diese Weise, also als Fiktion, ist das Utopische durchaus erlaubt, wie in der Kunst. Da gibt's dann beispielsweise so ein Festival zum Thema Utopien vermeiden. Es darf dann aber nichts mit der gesellschaftlichen Realität zu tun haben. Und wenn das doch einmal der Fall sein sollte und die Grenzen der bestehenden Ordnung in Frage gestellt sein könnten, wie bei situationistischen Interventionen, dann ist mit dem Eingriff der demokratisch legitimierten Ordnungsmacht zu rechnen. Versäumen Sie das Verbot nicht zu beachten. Handeln Sie mit § 29 Versammlungsgesetz. Ordnung bitte. Die Polizei fordert Sie somit unverzüglich auf, die Versammlung aufzulösen. Utopische Momente sind offensichtlich auch sehr stark in die Sphäre des Konsums und der Kulturindustrie verlagert worden. Die jeweils neuesten Produkte versprechen endlich, das Glück in den Händen zu halten. Rebellion wird als Lifestyle konsumierbar. Das alles bindet das utopische Moment des Glücksversprechens an die Sphäre des schon Gegebenen und hält es aus dem gefährlichen Bereich wirklicher Veränderung heraus. Die trotz allem nicht ganz zu unterdrückende Unzufriedenheit mit den gesellschaftlichen Verhältnissen zeigt sich immer wieder in Protestbewegungen. Dabei muss man sich aber auch die Frage stellen, was diese eigentlich bedeuten. Was hat es auf sich mit den Bewegungen der Empörten und Occupy? Müssen diese Bewegungen nicht zu einem großen Teil auch als eine Art von Simulation verstanden werden? Im Sinne von, wir inszenieren eine Praxis der gesellschaftlichen Veränderung, weil wir uns selbst als bedeutsam und wirkungsvoll erleben möchten und um damit unsere Machtlosigkeit wenigstens für einen Augenblick vergessen zu können. Polizei, meine Diener, unsere Genossinnen und Genossen an! Leute, bleibt zusammen! Lasst euch das nicht gefallen! Wir sind heute verdammt viele und wir lassen uns unseren legitimen Protest nicht durch eine zweite Schläge kaputt machen! Durch eine Art von Pseudoaktivität wird so ein Schein der realen Möglichkeit erzeugt. Tendenziell führt das dazu, dass die Realität hinter der Simulation zu verschwinden droht. Baudrillard totalisiert dieses Phänomen, wenn er beispielsweise sagt: Eine Art unfreiwilliger Immanenz überlagert alles, eine taktische Simulation, ein unentwirrbares Spiel. Das große Ereignis dieser Periode, das große Trauma ist jene Agonie fester Bezüge, Agonie des Realen und Rationalen, mit der das Zeitalter der Simulation anbricht. Dieser trotzdem reale Schein ist der Versuch, die gesellschaftlichen Widersprüche zum Verschwinden zu bringen, sie weniger real erscheinen zu lassen. Das ist einerseits für die Protagonisten von Protestbewegungen bedeutend, aber andererseits auch für die Funktionsfähigkeit der Gesellschaft im Ganzen. Denn dafür werden ja durchaus noch Menschen gebraucht, die sich als gesellschaftlich wirksam erleben können. Die offene Gesellschaft gäbe es ja ohne demokratische Legitimation gar nicht. Es sind die Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, die auf diese Weise gelöst werden. Wie heißt die Bewegung jetzt? Occupy? Es wird sich niemand in diesem Raum darüber täuschen, dass diese Bewegung am Anfang ist und nicht am Ende. Und dass sie die grundsätzliche Legitimation marktwirtschaftlicher Ordnungen und wahrscheinlich auch demokratischer Ordnungen in Frage stellen wird. Und es ist unsere Aufgabe, unsere Verantwortung, überzeugende Antworten zu geben, um genau diese empfundenen Legitimationsdefizite auch ein Stück weit zu bekämpfen. In dieser gesellschaftlichen Form der Abwehr verschwindet auch das Utopische. Es wird abgespalten, verdrängt in die Abwesenheit. Selbst noch die Verzweiflung darüber. I need a song now. But there is no sound. Give me that sound. Worauf es ankäme, wäre diese Abwesenheit, das Scheitern des Utopischen, der Vorstellungen eines besseren Lebens für alle und die gesellschaftlichen Widersprüche zu benennen. Eine Sprache der Abwesenheit, in der die Abwesenheit anwesend ist. Das Glück, das im Auge des Denkenden aufgeht, ist das Glück der Menschheit. Die universale Unterdrückungstendenz geht gegen den Gedanken als solchen. Glück ist er, noch wo er das Unglück bestimmt, indem er es ausspricht.